Dialoge, Seite 195. Ich wünsche nicht, dass sich die jungen Leute, wenn sie die Schule verlassen, mit der Politik ins Blaue hinein beschäftigen. Dialoge, Seite 196. Mit 18 Jahren pfuscht man an Verfassungen gleichsam wie an Trauerspielen herum. Ein solcher Unterricht kann den Geist der Jugend nur verderben und sie verfrüht mit einem Stoffe vertraut machen, der das Maß ihrer Vernunft übersteigt. Mit solchen schlecht verdauten, schlecht erfassten Begriffen erzeugt man falsche Staatsmänner, Utopisten, deren geistige Dreistigkeit später in eine Dreistigkeit im Handeln übergeht. Es ist nötig, dass die unter meiner Herrschaft geborenen Generationen in der Achtung vor den bestehenden Einrichtungen, in der Liebe zum Herrscher erzogen werden.